Thank you. Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauberwinde wieder, was die Mode strengen kann. Alle Menschen werden rühren, wo dein sanfter Flügel bei. thanks be to God.